Erster ein trockenes Brot mit Ruhe ist besser. Es ist besser als viel Essen mit Streit. Zweiter ein kluger Diener kann wichtiger sein. Er kann wichtiger sein als ein schlechter Sohn. Er kann das Erbe mit den Brüdern teilen. Dritter Mann braucht einen Topf für Silber. Man braucht einen Ofen für Gold. Gott prüft die Herzen der Menschen. Vierter ein böser Mensch hört auf schlechte Worte. Ein falscher Mensch hört auf eine böse Zunge. Fünfter wer einen armen Menschen verspottet, verspottet Gott. Wer sich über Unglück freut, bekommt Strafe. Sechster Enkelkinder sind eine Ehre für alte Menschen. Väter sind der Stolz ihrer Kinder. Siebter ein dummer Mensch soll nicht klug reden. Ein wichtiger Mensch soll nicht lügen. Achter eine Bestechung ist wie ein teurer Stein. Wer sie nimmt, hat überall Erfolg. Neunter wer Fehler vergibt, sucht Liebe. Wer alte Fehler wieder nennt, trennt Freunde. Zehnter ein weiser Mensch lernt von einem Tadel. Ein dummer Mensch lernt nicht von Schlägen. Elfter ein böser Mensch will nur Ärger. Ein harter Bote wird zu ihm geschickt. Zwölfter es ist besser, eine Bärin zu treffen. Sie hat ihre Jungen verloren. Es ist schlimmer, einen Narren zu treffen. Dreizehnter wer Gutes mit Bösem bezahlt, hat immer Ärger. Das Böse bleibt in seinem Haus. Vierzehnter Streit beginnt wie Wasser, das fließt. Höre auf zu streiten, bevor es schlimm wird. Fünfzehnter wer einen Schuldigen freispricht, ist schlecht. Wer einen Unschuldigen verurteilt, ist schlecht. Gott mag beide nicht. Sechzehnter ein dummer Mensch hat Geld. Er kann damit keine Weisheit kaufen. Er hat keinen Verstand. Siebzehnter ein Freund liebt immer. Er ist wie ein Bruder in der Not. Achtzehnter ein dummer Mensch gibt sein Wort. Er bürgt für seinen Nachbarn. Neunzehnter wer Streit mag, mag Sünde. Wer sein Haus zu hoch baut, will Fall. Zwanzigster ein Mensch mit schlechtem Herzen ist nicht glücklich. Wer lügt, bekommt Unglück. Einundzwanzigster ein dummer Sohn macht seinen Vater traurig. Der Vater eines Narren ist nicht froh. 22. Ein frohes Herz ist gut für die Gesundheit. Ein trauriges Herz macht krank. 23. Ein böser Mensch nimmt heimlich Geld. Er will das Recht ändern. 24. Ein kluger Mensch sieht die Weisheit. Ein dummer Mensch schaut weit weg. 25. Ein dummer Sohn macht den Vater wütend. Er macht die Mutter sehr traurig. 26. Es ist schlecht, einen Unschuldigen zu bestrafen. Es ist sehr schlecht, wichtige Leute zu schlagen. 27. Wer wenig spricht, ist klug. Ein ruhiger Mann ist verständig. 28. Auch ein Narr kann klug wirken. Er muss nur schweigen.